Good morning. Guten Morgen. You see, Paul talks about a beautiful fragrance in the spiritual world. Paulus schreibt über einen wunderschönen Duft in der geistigen Welt. He talks about it in 2 Corinthians 2. Er spricht darüber in 2. Korinther 2. He also talks in Philippians 4. Auch in Philippe 4. You see, there are fragrances in the spiritual world. Du siehst, es gibt Düfte in der geistigen Welt. So when you go through a really hard time, wenn du durch eine wirklich schwere Zeit gehst, which is just part of life, was zum Leben gehört. Our choice to praise Jesus and choice to think positive will then produce positive emotions. Wird unsere Wahl, Jesus zu loben, und unsere Wahl, positiv zu denken, positive Emotionen bilden. And this now will radiate a good smell. Und dies wird nun einen guten Duft verströmen. And this is so repulsive to the demons that they don't even want to be around you. Dies ist für die Dämonen so abscheulich, dass sie nicht einmal in deiner Nähe sein wollen. Now, I believe there are several ways we can actually make the demons run. Ich denke, dass es verschiedene Arten gibt, wie wir die Dämonen zum Wegrennen bringen. We can resist them. Wir können ihnen widerstehen. It's very interesting when Peter says if you resist the devil, everybody thinks it's by word. Das ist sehr interessant, dass wenn Petrus sagt, widerstehe dem Teufel, dann alle denken, dass dies durch Worte passiert. Everybody thinks it's like this devil, I rebuke you, go away. Alle denken, dass es so geht. Teufel, ich weise dich zurück, gehe weg. It's very strange how we actually develop certain beliefs that many times don't even have a biblical basis. Es ist sehr eigenartig, wie wir bestimmte Überzeugungen entwickeln, die oft gar keine biblische Grundlage haben. You know, think about it. Denk darüber nach. If you are a very evil person, wenn du eine sehr teuflische, böse Person bist, if you're a person that is really, really trying to do bad things to me, wenn du versuchst, gegen mich böse Dinge zu tun, and I am resisting you, und ich dir widerstehe, does that mean I use words? Bedeutet dies, dass ich Worte benutze? Think about it. Denk darüber nach. Usually it does not mean that at all. Normalerweise bedeutet es dies überhaupt nicht. You know, if I resist you, that simply means that I now do something that stands against you. Wenn ich dir widerstehe, dann bedeutet es ganz einfach, dass ich etwas mache, das sich gegen dich stellt. What am I trying to say with this? Was versuche ich damit zu sagen? A lot of people use a lot of words against the devil. Viele Menschen benutzen viele Worte gegen den Teufel. Which has no power. Was keine Kraft hat. In fact, if you look in the original Greek, wenn du im Originalgriechischen schaust, when Peter says in 1 Peter 5, verse 8, that we should verse 9, we should resist the devil. Wenn Petrus in 1. Petrus 5, Vers 9 sagt, dass wir dem Teufel widerstehen sollen, you know, here is what the word resist means. Hier ist, was das Wort widerstehen meint. To set oneself against somebody else. Sich selber gegen jemanden stellen. To oppose somebody. Sich jemandem widersetzen. Think. Überlege. When you are in a fight, wenn du im Kampf bist, you don't stand in the middle of the fight and say to the enemy, go away, just go away. Stehst du nicht inmitten des Kampfes und sagst zum Feind, gehe weg, gehe weg. That's not resisting. Das ist nicht sich widersetzen. Resisting means you do something, it's an action. Sich gegen jemanden stellen bedeutet, dass du etwas tust. Es ist eine Aktion. So how do we resist the devil? Wie widersetzen wir uns dem Teufel? We do it by actually doing something. Wir machen es, indem wir etwas tun. First of all, you have to position yourself. Als erstes musst du dich positionieren. You have to make a choice and understand there is something radiating out of you that makes him run. Du musst eine Wahl treffen und verstehen, dass etwas aus dich herausstrahlt, das ihn rennen lässt. So when you are under oppression, wenn du unter Druck bist, when you are completely negative and full of self-pity, wenn du komplett negativ bist und voller Selbstmitleid, full of criticism and unforgiveness, voller Kritik und Unvergebenheit, you are now radiating something that makes the devil so, so, so happy around you. Dann strahlst du etwas aus, das den Teufel in deiner Nähe so sehr glücklich macht. So how do you resist it? Wie widersetzt du dich ihm? Well, simply change what radiates out of you. Ändere einfach, was aus dir herausstrahlt. Here's what you do. Hier ist, was du tust. You begin to praise Jesus. Du beginnst, Jesus zu loben. You begin to totally from all of your heart forgive. Du vergibst total aus vollem Herzen. You begin to focus on his goodness and the finished work of the cross. Du fokussierst dich auf seine Güte und auf das vollbrachte Werk am Kreuz. And as you do this, inside of you something changes, which now brings a different spiritual smell. Während du dies tust, ändert sich etwas in dir, was einen einen anderen geistigen Duft hervorbringt. That smell is so horrible to the devil that he's going to run. Dieser Duft ist für den Teufel so schrecklich, dass er wegrennen wird. You know, I do believe in the power of our words and commandments. Ich glaube an die Macht unserer Worte und Befehle. But I also believe that the spiritual world works very, very different. Aber auch glaube ich, dass die geistige Welt sehr, sehr verschieden funktioniert. For instance, zum Beispiel, your words of resistance against the devil without faith do nothing. Deine Worte des Widerstandes gegen den Teufel können ohne Glauben nichts ausrichten. Your words of whatever you say, if there is no faith behind, the spiritual world does not respond. Deine Worte, was auch immer du sagst, wenn kein Glaube dahinter ist, wird die geistige Welt nicht antworten. So remember that. Erinnere dich daran. You choose what is going on inside of your heart. Du entscheidest, was in deinem Herzen vor sich geht. If you choose to open your heart for feeling sorry for yourself, wenn du wählst, dein Herz dem Selbstmitleid zu öffnen, you have literally opened your life to welcome all the dirty, dark, demonic world. Hast du buchstäblich dein Leben geöffnet, um alle schmutzige, dunkle, dämonische Welt willkommen zu heißen. It's such a terrible smell. Es ist so ein schrecklicher Duft. Do not tolerate it in your life. Toleriere ihn nicht in deinem Leben. You need to be smart and fight self-pity with everything you have. Wir müssen schlau sein und mit allem, was wir haben, gegen Selbstmitleid ankämpfen. I shall see you soon. Ich sehe dich bald wieder.